بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، im Machen weiter mit der Frage 121 und 122, wobei es geht um die Waagschale, Al-Mizan, um die Waage, dass die Waage Haqq ist, Wahrheit ist. Und da bringt er bei 121 die Beweise zum Koran und bei 122 Beweise aus der Sunna. Und es gibt zahlreiche dazu. Und da wir inshallah immer eine kurze Fassung von allen machen, begnügen wir uns inshallah mit denen, die er hier angegeben hat. Er sagt: Was ist der Beweis aus dem Koran, dass die Waage wahr ist? Wie wird sie beschrieben? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Und wir stellen die gerechten Waage, für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele irgendetwas Unrecht hinzugefügt, und es wäre auch da das Gewicht eines Senfkorns, Wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, dass die Waagschale, dass die Waage gibt, und zwar mit zwei Waagschalen und mit dem Messer auch dazwischen, halt, welcher anzeigt, welches überwiegt. Und diese Waagschale wird niemandem Unrecht tun. Jeder wird das bekommen, auch wenn es, also was er verdient, was ihm recht steht, auch wenn es nur in einem Form eines Senfkorns ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Wägen erfolgt an jenem Tag der Wahrheit, wessen Waagschale schwer sein wird, jene sind es, denen es wohl ergeht. Also wessen rechte Waagschale, die Waagschale mit den guten Taten, schwer sein wird, denen wird es gut ergehen. Wessen Waagschale aber leicht sein wird, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben, in der Hölle werden sie ewig bleiben. Also diejenigen, die keine guten Taten gemacht haben. Dessen Waagschale wird leicht sein. Dessen rechte, also gute Waagschale, sie wird leicht sein. Und die schlechte Waagschale, sie wird schwer sein. Das ist mit leicht gemeint. Weil es gibt hier nicht nur eine Waage, wo es, wie wir das kennen, mit einer Waage ist, mit einer Anzahl, und dann leicht oder schwer ab so und so viel Kilo. So ist das nicht. Sondern es werden die guten Taten auf eine Waagschale und die schlechten Taten auf die andere Waagschale gelegt, und dann wird gemessen. Wenn die rechte Seite mit den guten Taten überwiegt, dann ist das schwer gemeint und das ist gut. Und wenn sie leicht ist, dann heißt die linke Seite ist schwer und das ist schlecht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich komme gleich auf ein paar Erklärungen noch dazu. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Ja, so werden wir ihnen kein Gewicht beimessen. Das heißt, egal wie viel du selber wiegst, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern deine Taten wiegen. Ja, deine Taten wiegen. Dazu wird auch gleich ein Hadith noch dazu unten folgen, der das nochmal ein bisschen erläutert. Dann sagt er, was ist der Beweis der Sunna, dass die Waage wahr ist, und wie wird sie beschrieben? Dann sagt er, darüber gibt es viele Ahadith, darunter der Hadith der Karte, Hadith al-Bitaqa wird es genannt, Hadith der Karte, worauf die beiden Glaubensbekenntnisse stehen. Also es gibt eine Karte, da steht dann La ilaha illallah Muhammad Rasulullah drauf, oder Ashadu an La ilaha illallah Ashadu an Muhammad Rasulullah, und dass sie 90 Sündenregister überwiegt, und jedes Register so lang ist, wie dein Blick reicht. Und er sagt hier als Kommentar, der Hadith der Karte ist ein langer Hadith und wurde von Imam Ahmed und Tirmidhi ibn Majah überliefert. Dieser Hadith ist sahih, Sheikh Albani hat es als Sahih al-Jami aufgenommen. Und der Hadith ist ein langer Hadith, aber wenn wir diesen Teil rausnehmen, dann wird, um das kurz zu fassen, ein Mann gebracht, der sehr viele Sünden getan hat, und seine Sünden, an die 90 Stück eben, werden auf die schlechte Seite gelegt, und die wird richtig schwer sein, und keine einzige gute Tat ist für ihn übrig geblieben. Und er wird denken, er ist vorbei, er wird für immer ins Feuer gehen. Dann wird gesagt, halt, stopp, bringt noch die Karte. Und er denkt, was soll die Karte überhaupt machen? Ich habe da 90 Sachen drauf. Die sind so schwer, tonnenweise, massenweise, so richtig, richtig schwer. Was soll eine ganz leichte Karte in der guten Waagschalenseite bringen? Er hat sich schon selbst aufgegeben. Und dann wird die Karte mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah in die rechte Waagschale gelegt. Und sie wird schwerer wiegen als diese 90 riesen gewaltigen Taten. Und sie werden in die Luft fliegen, in einer Überlieferung. Und das wird schwer sein, subhanallah. Und das ist Al-Iman billahi wa rasulih. Und das ist der Glaube an Allah und seinen Gesandten. Das ist der Glaube, das ist dein Glaubensbekenntnis, dass du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Diese Sache wird schwer wiegen. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Und das ist auch eine Antwort auf diejenigen, wo es heißt, dessen Waagschale leicht sein wird, der wird für ewig in der Hölle bleiben. Also, er hat nicht mal La ilaha illallah. Dann hätte er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dann wäre seine rechte Waagschale schwer. Nichts kriegt so schnell La ilaha illallah Muhammad Rasulullah runter oder hoch auf der anderen Seite. Subhanallah. Er hat nicht mal das. Deswegen wird er für immer im Feuer bleiben. Und die anderen sagen, damit ist einfach eine ermahnende Art gemeint. Das ist Achtung, wenn du gar keine guten Taten bist, dann kann es sein, dass du für immer im Feuer landest. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Dann sagt er weiter hier, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte über Ibn Mas'ud, wundert ihr euch über seine dünnen Beine, dünnen Schienbeine. Denn Ibn Mas'ud ist einmal so ein Palm hochgeklettert und die Leute, die Sahaba haben ihn gesehen und haben ihn ausgelacht wegen seiner dünnen Schienbeine. Weil die hatten ja kaum was zu essen. Und dann sagt er, wundert ihr euch über seine dünnen Schienbeine, bei dem in dessen Hände meine Seele ist. Die dünnen Beine von Ibn Mas'ud, die sind in der Waagschale schwerer als der Berg von Uhud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ein Gläubiger, dessen Haar ist mehr wert als die Dunya und was da drin ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst und ihn festhältst und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah festhältst, dann wird inshallah ta'ala, ja, dann wird inshallah ta'ala dein Ende gut sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, der große, dickleibige, ja, dicke Mensch wird am Tag der Auferstehung mit einem Gewicht vortreten, das bei Allah, also er wird so richtig dick sein. Aber er sagt dir, dass bei Allah nicht einmal so viel wie das Gewicht eine Mücke ausmacht. Und dann sagt er, liest, und so werden wir ihn am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Also es spielt keine Rolle, wie viel er wiegt, ja, sondern wie viel seine Taten wiegen. Na, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.